Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde, wo immer ihr auch zu Hause seid. Wir machen jetzt weiter mit unserer Lehre von der Serie Fürbitte im Neuen Bund. Und zuerst haben wir gesehen mal, dass der Alte Bund ist keine Basis für eine Lehre über Fürbitte. Das muss uns mal klar sein. Ich hoffe, das habe ich euch jetzt mal klar aufgezeigt. Und jetzt möchte ich einen nächsten Punkt erwähnen. Hier kommen wir schon relativ runter. Naja, machen wir es. Hier geht es vielleicht noch. Und das ist mein zweiter und sehr wichtiger Punkt, okay? Wir können keine Lehre auf Erfahrung aufbauen, okay? Zweitens, ich schreibe es einfach so als Stichwort. Keine Lehre auf Erfahrung. Warum ist das so wichtig? Wie viele Leute haben mich davon versucht zu überzeugen, dass das, was ich glaube, betreffend Fürbitte falsch ist. Und sie hatten ja keine biblische Basis, worauf sie das aufbauten oder warum sie mich versuchten zu überzeugen. Wenn ich zu ihnen gesagt habe, okay, warum glaubst du eben, dass das, was ich hier verstanden habe, erkannt habe, ich sehe, falsch ist. Und ohne Ausnahme, hier und da vielleicht gab es eine Person, die nahm einen Bibelvers, der nicht klar war. Aber in der Regel, fast ohne Ausnahme, möchte ich mal sagen, kamen diese Leute immer mit Erfahrung. Sie sagten, aber dort, schau, habe ich wo gelesen. Die haben dort so richtig gepowert, hat mir eine Person gesagt. Da hat die ganze Gemeinde gepowert, Tag und Nacht. Und dann ist auch das geschehen. Und weißt du, und das will ich mal stehen lassen. Ich will ja niemals, niemals eine Person sein, die sagt, dass die Erfahrung nicht wertvoll ist, die Erfahrung nicht wichtig ist oder auch deine Erfahrung in Frage stellen. Das will ich auf keinen Fall tun. Ich habe ja auch interessante, tolle Erfahrungen gehabt, viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht mit Gott. Nur was ich sagen möchte ist, du kannst auf deine Erfahrung, du kannst keine Lehre daraus machen. Die Basis der Lehre muss das sein, was Gott in seinem Wort geschrieben hat, uns gesagt hat und vor allem, was wir auch erkannt haben. Wie viele Leute sind darauf bestanden? Schau, genau das sagt die Bibel, um nur dann zu verstehen, dass wir gewisse Dinge der Bibel missverstanden haben. Und es wird sehr gefährlich, wenn wir irgendeine Erfahrung hernehmen und sagen, das ist so, weil der hat das getan und dann ist das geschehen. Warum ist das gefährlich? Denn in diesem Augenblick, wo wir das tun, wir machen uns auf für alle möglichen falschen Erfahrungen. Und ich bin keine Person, die Angst hat vor dem Teufel oder vor dem Engel des Lichts oder dem Verführer. Wir sollen nicht in Angst leben, wir leben im Glauben. Aber was ich einfach sagen möchte, ist, es ist schon gefährlich, wenn jetzt die Basis auf unserer Doktrin, unserer Lehre, ist das, was andere Leute irgendwo erlebt haben. Erlebnisse sind ja wunderschön. Erlebnisse sind ja auch wichtig. Wir sollen ja auch Dinge mit Gott erleben und nicht nur uns noch mehr theoretisches Wissen anhäufen, das wir einfach irgendwo rational versuchen zu ergreifen. Ich bin ja ein völlig Überzeugter davon, dass alles, was in der Bibel steht, das soll auch erlebt werden, erfahren werden. Wir sollen Jesus erleben, Gott erleben, den Geist Gottes erleben. Christenleben ist ja viel mehr Erlebnis als einfach nur irgendwelches rationales Ergreifen von gewissen Wahrheiten. Das Problem ist folgendes, und das ist jetzt meine persönliche Überzeugung. Für jede Person, die eine Erfahrung hat mit Fürbitte und sagt, hier haben wir Fürbitte getan und dann ist genau das geschehen, wofür wir Fürbitte getan haben, ich denke, für jede Person, die das sagt, kann ich dir, und das sage ich mal so frei vom Herzen, von der Leber weg, so schätze ich mal, aber ich denke, da kann ich bestimmt 10 andere bringen, wenn nicht viel mehr, ich setze es sehr, sehr niedrig an, bestimmt 10 andere bringen, die gebauert haben, die gebetet haben, die Nacht durchgerungen haben, die Fürbitte gemacht haben, die hunderte Leute animiert haben, gemeinsam Fürbitte zu machen, und das ist nicht geschehen, wofür sie gebetet haben. Warum bauen wir dann unsere Doktrin nicht auf diese Erfahrungen auf? Und weißt du, was ich damit sagen möchte, ist folgendes. Da gibt es mal irgendwo jemand, der irgendein Erlebnis gehabt hat. Und dann nehmen wir das hier als Basis für das, was wir lehren, was wir glauben, was wir etablieren. Wir nehmen aber nicht das als Basis für das, was wir lehren und was wir als Doktrin etablieren, was die anderen nicht erlebt haben. Das könnten wir dann genauso tun. Das wäre doch zumindest gleich fair, dass wir sagen, okay, hunderte Leute auf der Welt haben unzählige Wochen, Monate, Jahre Fürbitte getan und das ist nicht geschehen, wofür sie gebetet haben. Also irgendwas passt nicht. War es nicht Einstein, der gesagt hat, so, ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig, ich weiß nicht, ob er das Wort Idiot oder verrückt oder Wahnsinn genannt hat, irgend so etwas, der heute dasselbe tut, das er gestern getan hat, aber ein anderes Resultat erwartet. So ähnlich hat er das zitiert. Und wenn ich mir anschaue, wie die Gemeinde gebetet hat und wie sie heute so beten wie gestern und vorgestern und vor 10 Jahren und vor 20 Jahren und erwarten sie irgendwie immer ein anderes Resultat. Und ich denke, da wird es doch Zeit, dass wir uns Fragen stellen. Ja, ich hatte viele Erlebnisse in meinem Leben. Auch gerade zu diesem Thema Fürbitte. Da habe ich meine Erlebnisse gehabt, meine Erfahrungen gehabt. Du kannst doch deine Erlebnisse erzählen. Es ist doch völlig okay so. Ist auch gut so. Das war ja dein Erlebnis. Nur, was du nicht tun darfst, ist, dass du sagst, weil ich das so erlebt habe, ist das, was jetzt jeder Christ tun muss, ist das, was die Bibel sagt, ist das eine Lehre. Sondern erzähl dein Erlebnis und lass dein Erlebnis einfach stehen. Und erklär deinen Leuten, das habe ich so erlebt, das ist ein Teil meines eigenen Lebens mit dem Herrn. Und weißt du, und da ist die große Gefahr, dass wir eben irgendwas Erlebtes hernehmen, das passt uns in unsere Doktrin hinein. Das passt mir perfekt in meine Lehre über Fürbitte, die ich glauben will, aber nehme ich das her. Aber warum nehmen wir nicht all die negativen Erlebnisse her? Warum? Und das ist eben die Sache, wo wir Christen ähnlich lernen müssen und aufwachen müssen. Ich habe mal in einer Gemeinde hier in Sao Paulo, nicht in der Hauptstadt, sondern Sao Paulo ist ja eine Hauptstadt eines Bundesstaates, es ist nicht die Hauptstadt Brasiliens, aber in Brasilien gibt es ja 26 Bundesstaaten und einer dieser Staaten ist Sao Paulo und der hat zur Hauptstadt auch Sao Paulo. Innerhalb dieses Bundesstaates, einige Stunden weg von Sao Paulo, da habe ich mal ein Seminar gemacht. Ich wurde speziell eingeladen von einem Pastor mit einer Gemeinde mit, ich weiß nicht, knapp 100.000 Leuten, wurde ich speziell gebeten, ein Seminar zu einem ganz besonderen Thema zu machen. Das hat er mir auferlegt und er hat mich gebeten, nämlich ein Leben ohne Begrenzungen. Dreitägiges Seminar. Der Laden war bumm voll, alle Leute waren da. Und dann kam es halt auch zu dem Punkt vom nehmenden Glauben oder vom besitzergreifenden Glauben. Dann kam es eben, das ist ja Teil ein Leben ohne Beschränkungen. Und da es Teil ist eines Lebens ohne Beschränkungen, lernen aufzuhören, Gott zu bitteln und anzuflehen um Dinge, die durch Christus uns bereits gegeben wurden, musste ich das einfach einbauen, habe das auch der Gemeinde gelehrt. Und ich habe dann eben darüber gelehrt, nehmende Glauben, der hört auf zu bitten für das, was Gott uns durch Jesus Christus gegeben hat. Der sagt Danke ständig. Der Glaub bringt sein Herz dazu, wahrhaftig vom Herzen her zu glauben. Und dann handelt er danach, nachdem er glaubt. Und weißt du, und ich sah, und es tat mir, auf der einen Seite tat es mir fast leid. Und ich sah, wie der Pastor da eigentlich so richtig, es war ihm alles peinlich, was ich da lehrte. Aber er bat mich, über diese Themen zu lernen. Er hat mir nicht gesagt, ich soll gewisse Themen nicht anfassen. Und ich lehrte da von Überzeugung her. Und am Ende dann saßen wir im Restaurant. Dieser Pastor, seine Frau, Debbie und ich, wir vier saßen am Tisch zusammen. Und ich merkte, er war richtig sauer. Er war richtig, richtig sauer. Und dann sagte er mir, Pastor Reinhard, das, was du jetzt heute Abend gelehrt hast, das finde ich furchtbar. Da stimme ich gar nicht mit überein. Ich habe nicht gewusst, dass er seine Gemeinde vor nicht so langer Zeit in eine 21-tägige Fastenkampagne hineingeführt hat, um Gott zu bestürmen, gewisse Dinge zu tun, die er bereits durch Jesus Christus getan hat. Und plötzlich jetzt kommt ein anderer Mann, ein Lehrer, Prophet, den er selbst eingeladen hat, und der lehrt genau das Gegenteil von dem, was er der Gemeinde seit über 10 Jahren eingetrichtert hat. Verstehe ich auch, dass das jetzt sehr ungut war für ihn. Absolut, verstehe ich auch gut. War auch ein lieber Mann, wirklich ein lieber Mann. Und als er mir so gegenüber saß und als er sagte, also das mochte ich gar nicht, da stimme ich gar nicht überein, meine Gemeinde ist im Chaos, bla bla bla bla bla. Ich dachte mir, oh, das tut mir leid, das wollte ich ja nicht, ich wollte euch dienen, ich wollte euch segnen, das wollte ich wirklich nicht. Und ich dachte mir, was sage ich jetzt? Ich kann mich nicht entschuldigen, dass ich Dinge gelehrt habe, von denen ich überzeugt bin, dass sie die Wahrheit sind und er mir nicht gesagt hat, dass ich dieses Thema nicht angreifen soll. Also entschuldigen, für was? Ich habe nichts Falsches gemacht. Und dann wollte ich so im Gespräch, dachte mir, was mache ich jetzt? Und plötzlich kam mir etwas in den Sinn. Ich blickte ihn in die Augen und ich sagte, darf ich dir eine Frage stellen? Und er bejahte. Und ich sagte, geh mal zurück die letzten 10 Jahre deines Christenlebens und deines Gemeindelebens und deines Dienstlebens. Und dann beantworte mir eine ganz simple Frage. Wie viel, welcher Prozentsatz von all den Gebeten, die du gebeten hast, wo du in Fürbitte gestanden bist, wo du gebauert hast, wo du intensivst gebetet hast, welcher Prozentsatz davon wurden auch erhört? Und wie viel davon hat Gott getan? Bevor er antworten kann, blickte er seine Frau, die neben ihm saß, mich an und sagte, um Himmels Willen fast überhaupt keine. Und der Mann hatte versucht, seine Frau zum Schweigen zu bringen. Und sie hat gesagt, aber Liebling, das ist so. Alles, was wir als Gemeinde gebetet haben die letzten 10 Jahre, im Grunde genommen ist nichts passiert, fast gar nichts. Kaum etwas ist passiert. Wofür wir in unserem Leben ständig Gott beflehen, bestimmen, Fürbitte tun, was ist wirklich geschehen? Und weißt du, und genau auf das müssen wir achten. Erfahrungen sind toll, sind gut, sind wertvoll, die sagt dir niemand, dass du sie nicht haben darfst. Du darfst sie auch erzählen, du darfst sie der ganzen Welt erzählen, können ihr ermutigend sein, können ihr toll sein. Nur erzähl sie als deine Erfahrungen. Wenn du biblische Basis hast, die jetzt deine Erfahrung klar als Doktrin darstellen und deine Erfahrung ist ein Beispiel, das zeigt, dass die biblische Lehre korrekt ist, ist das hier wunderbar. Ansonsten ist es nur einfach deine Erfahrung. Ich denke, Erfahrungen und Erlebnisse sind wichtig. Wenn sie in die biblische Lehre passen, dann nimm sie da, um die biblische Lehre zu untermauern. Das finde ich ja ganz besonders toll. Ich finde ja toll, wenn wir biblische Wahrheiten haben und dann können wir den Leuten erzählen, ich habe diese biblische Wahrheit ergriffen, ich habe sie angewendet und schau, was geschehen ist. Hier ist meine Erfahrung. Das finde ich toll. Und wenn du eine Erfahrung hast, die nicht hineinpasst in eine biblische Lehre, erzähl deine Erfahrung einfach als Erfahrung. Und wenn wir das mal beachten, dann werden wir auch viele Dinge betreffend der Fürbitte in einem anderen Licht sehen. Wie viele Menschen haben große Erfahrungen gehabt, große Männer Gottes. Und andere Leute haben sie genommen und eine Doktrin darauf aufgebaut. Und da ist so viel kaputt gegangen. Meine lieben Freunde, 3 Teile haben wir schon. Wir machen beim 4. Teil sehr bald weiter. Bis bald. Hallo meine lieben Freunde. Wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche 2 ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt, wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr 3-stündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein, Brazilian Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über die, wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt. Herzlichen Dank fürs Anschauen und tschüss.